versprochen, unseren Schatz zu retten, damit er ihn nicht bekommt, nie und nimmer. Aber er ist auf dem Weg zu ihm, ja, kommt ihm näher mit jedem Schritt. Was hat der Hobbit damit vor? Das möchten wir wissen, ja, möchten wir wissen. Ich weiß nicht, kann's nicht ändern. Chef hat ihn, Smergul hat versprochen, dem Chef zu helfen. Ja, ja, dem Chef zu helfen, dem Chef des Schatzes. Aber wenn wir der Chef wären, dann könnten wir uns selbst helfen. Ja, und das Versprechen wäre gehalten. Aber Smergul hat gesagt, er will sehr, sehr, sehr gut sein. Der liebe Hobbit hat Smergul das böse Seil vom Bein abgenommen, behandelt mich freundlich. Sehr, sehr gut, was, mein Schatz. Seien wir doch gut, gut wie ein Fischherzchen, aber zu uns selbst. Dem lieben Hobbit tun wir nichts, natürlich nicht, nein. Aber der Schatz bürgt für das Versprechen, wandte Smergols Stimme ein. Dann nimm ihn doch, sagte die andere Stimme, und wir halten es selbst. Dann sind wir Chef, Gollum, und der andere Hobbit, der gemeine, misstrauische, der soll vor uns kriechen, Herr Gollum. Aber nicht der liebe Hobbit. Ah, nein, wenn es uns nicht beliebt. Trotzdem, er ist ein Beutelchen, mein Schatz. Ja, ein Beutelchen. Ein Beutelchen hat ihn gestohlen, hat ihn gefunden und nichts gesagt, kein Wort. Wir hassen Beutelchens. »Nein, nicht diesen Beutlin. Doch, jeden Beutlin. Alle, die den Schatz haben. Wir müssen ihn haben. Aber er wird es sehen. Er wird's erfahren. Er wird ihn uns wegnehmen. Er sieht es. Er weiß es. Er hat gehört, wie wir das dumme Versprechen gegeben haben, gegen seinen Befehl. Hier müssen ihn nehmen. Geister suchen schon, müssen ihn nehmen. Aber nicht für ihn. Nein, Herzchen, siehst du mein Schatz? Wenn wir ihn haben, können wir entkommen. Sogar ihm was. Vielleicht werden wir sehr stark, stärker als die Geister. Fürst Smergol, Gollum, der Große, der Gollum. Dreimal täglich Fisch essen, frisch aus dem Meer, durchlauchtigster Gollum. Müssen ihn haben. Wir wollen ihn, wollen ihn, wollen ihn. Aber sie sind zu zweit. Sie werden zu schnell erwachen und uns töten, jammerte Smergol in einem letzten Aufbäumen. Nicht jetzt, noch nicht. Wir wollen ihn, aber... Und hier trat eine lange Pause ein, als wäre ein neuer Gedanke aufgetaucht. Noch nicht. »Hä? Hey? Vielleicht besser. Sie könnte helfen. Könnte sie, ja. Nein, nein, so nicht«, jammerte Smergol. »Doch, wir wollen ihn, wollen ihn.« Jedes Mal, wenn die zweite Stimme sprach, kroch Gollums langer Arm behutsam tastend zu Frodo hin, wurde aber mit einem Ruck wieder zurückgezogen, wenn Smergol das Wort nahm. Schließlich schob er beide Arme, die langen Finger zuckend gekrümmt, zu Frodos Hals hin. Stillgelegen, fasziniert von diesem Selbstgespräch, dabei aber mit halbgeschlossenen Augen jede Bewegung Gollums genau beobachtet. In seinem schlichten Gemüt hatte er geglaubt, das Gefährlichste an Gollum sei gewöhnlicher Hunger, Appetit auf Hobbitfleisch. Nun begriff er, dass es nicht das war. Gollum spürte die entsetzliche Macht des Ringes. Er war natürlich der dunkle Herrscher. Wer aber war sie? Fragte sich Sam. Vermutlich irgendeine üble Kreatur, mit der sich der kleine Halunke auf seinen Wanderungen angefreundet hatte. Dann vergaß er die Frage, denn er hatte nun lange genug zugesehen und die Sache wurde allmählich gefährlich. Alle seine Glieder waren bleischwer, aber er überwand sich und setzte sich auf. Irgendetwas riet ihm, vorsichtig zu sein und nicht zu verraten, dass er das Selbstgespräch belauscht hatte. Er ließ einen lauten Seufzer los, gefolgt von einem gewaltigen Gähnen. »Wie spät?« fragte er verschlafen. Gollum stieß ein langes Zischen durch die Zähne. Für einen Moment richtete er sich auf, sprungbereit, drohend. Dann ließ er sich vornüberfallen und kroch auf allen Vieren die Böschung hinauf. »Lieber Hobbits, lieber Sam«, sagte er, »Schlafmützen, ja, Schlafmützen, lassen den guten Smergol allein wachen. Aber es ist Abend, Dämmerung kriecht heran, Zeit zu gehen.« »Höchste Zeit«, dachte Sam, »Zeit auch, dass wir uns von dir trennen.« Aber dann kamen ihm Zweifel, ob es nicht ebenso gefährlich wäre, Gollum frei herumlaufen zu lassen, wie ihn bei sich zu behalten. »Verfluchter Wicht«, knurrte er, »ersticken soll er.« Er stieg die Böschung hinunter und weckte Frodo. Seltsamerweise fühlte Frodo sich frisch und munter. Er hatte geträumt. Der Schatten hatte sich verzogen, und ein schönes Traumgesicht war ihm erschienen, hier in diesem kranken, vergifteten Land. Nichts davon blieb ihm im Gedächtnis. Dennoch hatte es ihn froh gestimmt und ihm war leichter ums Herz. Seine Bürde drückte ihn nicht mehr so schwer. Gollum begrüßte ihn mit hündischem Entzücken. Er gluckste und plapperte, schnalzte mit den langen Fingern und tätschelte Frodo die Knie. Frodo lächelte ihn an. »Lass das«, sagte er. »Du warst uns ein guter und treuer Führer. Jetzt kommt die letzte Etappe. Bring uns zum Tor, und dann brauchst du nicht weiter mitzugehen. Bring uns zum Tor, und du kannst gehen, wohin du willst. Nur nicht zu unseren Feinden.« »Zum Tor? Was?« kreischte Gollum, anscheinend überrascht und erschrocken. »Zum Tor, sagt Chef. Ja, sagt er. Und Smergol, gut, wir tun, was Chef sagt. Oh ja. Aber wenn wir näher dran sind, werden wir es wohl sehen. Dann werden wir sehen. Sieht überhaupt nicht nett aus. Oh nein, oh nein!« »Nun geh schon«, sagte Sam. »Bringen wir's hinter uns.« In der hereinbrechenden Dämmerung kletterten sie aus der Grube und suchten sich ihren Weg durch das tote Land. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie von Neuem die Furcht spürten, die sie gepackt hatte, als die geflügelte Gestalt über die Sümpfe fegte. Sie hielten an, kauerten sich auf den übelriechenden Boden, aber am trüben Abendhimmel konnten sie nicht sehen. Und bald zog die Gefahr vorbei, hoch über ihnen, vielleicht mit einem eiligen Auftrag aus Barad-dûr. Nach einer Weile stand Gollum auf und schlich weiter, zitternd und brabbelnd. Etwa eine Stunde nach Mitternacht spürten sie dieselbe Gefahr zum dritten Mal, doch diesmal schien sie entfernter zu sein, als stürme sie hoch über den Wolken mit furchtbarer Geschwindigkeit nach Westen. Gollum jedoch, vor Angst wie von Sinnen, war überzeugt, sie würden gejagt, und ihre Annäherung sei schon bemerkt worden. »Dreimal«, wimmerte er, »dreimal ist eine Drohung. Sie spüren uns hier, sie spüren den Schatz. Der Schatz ist ihr, Herr. Wir können nicht weiter, nein, hat keinen Zweck, keinen Zweck.« Alles Bitten und gut Zureden half nicht mehr. Erst als Frodo ihn scharf anfuhr und die Hand an den Schwertgriff legte, fügte sich Gollum. Knurrend stand er endlich auf und trottete vor ihnen her wie ein geprügelter Hund. So stolperten sie weiter durch die müden letzten Stunden der Nacht, stumm und mit gesenkten Köpfen, dem Anbruch eines neuen, gefahrvollen Tages entgegen. Und sie sahen nichts und hörten nichts als den Wind, der ihnen um die Ohren pfiff. Vor dem schwarzen Tor. Bevor der nächste Tag graute, war das letzte Stück des Wegs nach Mordor zurückgelegt. Die Sümpfe und die Wüste hatten sie hinter sich. Dunkel gegen den blassen Himmel ragten vor ihnen die drohenden Gipfel der Berge auf. Nach Westen machte Mordor Front mit der düsteren Kette des Ephelduath, des Schattengebirges, nach Norden mit den zerklüfteten Gipfeln und nackten Graten der Ered Lithui, der aschgrauen Berge. Doch wo die beiden Ketten aneinander trafen, die eigentlich nur Teile eines einzigen großen Walls waren, der die öden Ebenen Lithlat und Gorgoroth und das salzige Nurnenbinnenmeer umschloss, streckten sie jede einen langen Arm nach Norden aus, und zwischen diesen Armen lag ein tiefer Engpass, Kirith Gorgor, die Geisterspalte, der Eingang ins Land des Feindes. Die hohen Felswände auf beiden Seiten fielen zur Mündung hinab und schoben zwei steile Hügel ins Vorland hinaus, schwarzknochig und kahl. Darauf standen die Zähne von Mordor, zwei hohe feste Türme. In längst vergangenen Zeiten, auf dem Höhepunkt ihrer Macht nach Saurons Niederwerfung und Flucht, hatten die Menschen von Gondor sie errichtet, um ihn aufzuhalten, wenn er versuchen sollte, in sein altes Reich heimzukehren. Doch Gondors Kräfte schwanden, die Menschen schliefen, und viele Jahre lang standen die Türme leer. Dann war Sauron zurückgekehrt. Nun wurden die verfallenen Türme ausgebessert, mit Waffen und unermüdlichen Wachmannschaften versehen. Steinern blickten sie aus dunklen Fensterhöhlen nach Norden, Osten und Westen, und hinter jedem Fenster waren Augen, bei Tag und bei Nacht. Vor der Einmündung in den Engpass hatte der dunkle Herrscher einen steinernen Wall aufgebaut. Darin eingelassen war ein einziges eisernes Tor. Und auf der Mauer darüber schritten unaufhörlich Wachtposten auf und ab. Unter den Bergen war der Fels auf beiden Seiten wie von Maden durchlöchert. In Hunderten von Höhlen und Stollen lauerte ein ganzes Heer von Orks, bereit, auf ein Signal hin zum Kampf herauszuströmen wie schwarze Ameisen. Niemand konnte die Zähne von Mordor passieren, ohne ihren Biss zu spüren. Es sei denn mit Saurons Erlaubnis oder in Kenntnis der geheimen Losungsworte, die ihm das Morannon öffneten, das schwarze Tor des schwarzen Landes. Ratlos blickten die Hobbits auf die Türme und die Mauer. Selbst aus der Entfernung waren im trüben Licht das Hin und Her der schwarzen Wachen auf der Mauer und die Posten vor dem Tor zu erkennen. Sie lagen nun in einer Felsmulde im langen Schatten des nördlichsten Ausläufers des Ephelduath und spähten über den Rand. In Krähenfluglinie durch die dicke Luft wäre es von ihrem Versteck bis zur schwarzen Zinne des näheren Turms etwa eine Achtelmeile gewesen. Über dem Turm kräuselte sich dünner Rauch, als schwelte im Hügel darunter ein Feuer. Es wurde Tag, und eine fahle Sonne blinkte über die leblosen Kämme der Ered Lithui. Dann plötzlich erschallten blecherne Trompetenstöße von den Wachttürmen, und aus der Ferne, von den verborgenen Stützpunkten und Vorposten in den Bergen, kamen Antwortsignale. Von noch weiter her, leise, aber tief und unheilverkündend, dröhnte aus dem flachen Hinterland der Widerhall der mächtigen Hörner und Trommeln von Barad-dûr herüber. Für Mordor brach ein neuer Tag der Angst und Schinderei an. Die Nachtposten wurden in ihre unterirdischen Quartiere abkommandiert, und die Tagesposten, scheeläugige Rohlinge, rückten zu ihren Stellungen aus. Stahl schimmerte matt von den Mauern. »So, da wären wir«, sagte Sam. »Da hätten wir das Tor, und so wie es aussieht, werden wir weiter nicht kommen.« »Glaub mir, wenn der Ohm mich hier sehen könnte, der würde mir den Kopf waschen.« »Hat doch immer gesagt, mit mir nimmt's noch mal ein schlimmes Ende, wenn ich nicht aufpasse.« »Aber jetzt glaube ich nicht, dass ich den Alten je wiedersehen werde. Die Gelegenheit, mir sein, ich hab's dir ja gesagt, Sam, vorzuhalten, wird er wohl verpassen. Schade drum. Er dürfte mich runtermachen, solange die Puste reicht, wenn ich ihn nur noch mal wiedersehen könnte. Aber da müsste ich mich zuerst waschen, sonst erkennt er mich gar nicht. Ich nehme an, hier fragen wir besser niemand nach dem Weg. Weiter können wir nicht. Es sei denn, wir bitten die Orks, dass sie uns mitnehmen.« »Nein, nein«, sagte Gollum, »kein Zweck. Wir können nicht weiter. Smergol hat's gesagt. Hat gesagt, wir gehen zum Tor, und dann werden wir sehen. Und da sehen wir's. Oh ja, mein Schatz, da sehen wir's. Smergol hat gewusst, Hobbits können nicht diesen Weg gehen. Oh ja, Smergol hat's gewusst.« »Warum zum Kuckuck hast du uns dann hierher geführt?« sagte Sam, der nicht in der Laune war, Gerechtigkeit oder Vernunft walten zu lassen. »Chef hat's befohlen. Chef hat gesagt, bring uns zum Tor. Darum's mir gut. Macht, was Chef sagt. Kluger Chef.« »Ja, hab ich gesagt«, sagte Frodo. Seine Miene war finster und unbewegt, doch entschlossen. Er war dreckig, abgemagert und zum Umfallen müde. Aber er ließ nicht mehr den Kopf hängen, und seine Augen waren klar. »Ich habe es gesagt, weil ich vorhabe, Mordor zu betreten, und einen anderen Eingang kenne ich nicht. Darum werde ich diesen Weg gehen. Ich fordere niemand zum Mitkommen auf.« »Nein, nein, Chef«, jammerte Gollum und tätschelte ihn, offenbar in tiefer Seelenqual. »Nicht auf diesem Weg, kein Zweck. Bring den Schatz nicht zu ihm. Er frisst uns alle auf. Wenn er ihn kriegt, frisst die ganze Welt auf. Behalt ihn, liebes Schäfchen, und sei nett zu Smergol. Lass nicht zu, dass er ihn kriegt. Oder geh fort, geh hin, wo's schön ist, und gib ihn dem kleinen Smergol wieder. Ja, ja, Chef, gib ihn mir wieder, ja? Smergol wird ihn sicher verwahren, wird viel Gutes tun, besonders den lieben Hobbits. Geht heim, Hobbits, geht nicht zum Tor.« »Ich habe den Auftrag, nach Mordor hineinzugehen, und darum gehe ich«, sagte Frodo. »Wenn es nur einen Weg gibt, muss ich ihn nehmen. Dann komme, was mag.« Frodos Miene sagte ihm genug, er begriff, dass jedes Wort seinerseits sinnlos wäre. Schließlich hatte er sich in dieser Sache von Anfang an nie wirklich Hoffnungen gemacht. Aber mit seinem sonnigen Hobbitgemüt brauchte er keine Hoffnung, solange sich die Verzweiflung noch ein wenig aufschieben ließ. Nun kam das bittere Ende. Aber er war auf der ganzen Reise bei seinem Chef geblieben, dazu war er hauptsächlich mitgekommen, und er würde auch weiter bei ihm bleiben. Der Chef sollte nicht allein nach Mordor hineingehen, Sam würde ihn begleiten. Und wenigstens würden sie dann Gollum los. Gollum jedoch war nicht so leicht loszuwerden. Er wollte nicht, noch nicht. Er kniete vor Frodo nieder und krächzte händeringend. »Nicht auf diesem Weg, Chefchen«, flehte er ihn an. »Es gibt noch einen anderen. Oh ja, gibt es. Einen anderen Weg, dunkler, schwerer zu finden, geheimer. Aber Smergol kennt ihn. Lass ihn dir von Smergol zeigen.« »Einen anderen Weg?« sagte Frodo unschlüssig und sah Gollum von oben herab prüfend an. »Ja, Tatsache. Es gab einen anderen Weg. Smergol hat ihn gefunden. Gehen wir hin und sehen, wie ob er noch da ist.« »Davon hast du bisher nichts gesagt.« »Nein, Chef hat nicht gefragt. Chef hat nicht gesagt, was er vorhatte. Er sagt es dem armen Smergol nicht. Er sagt, Smergol, bring mich zum Tor und dann lebe wohl. Smergol kann gehen und ist gut, aber nun sagt er, ich habe vor, auf diesem Weg nach Mordor hineinzugehen. Darum hat Smergol viel Angst, will liebes Schäfchen nicht verlieren, und er hat versprochen, Chef hat ihm versprechen lassen, den Schatz zu retten. Aber Chef bringt ihn zu ihm, gibt ihn gleich der schwarzen Hand, wenn Chef diesen Weg geht. Darum muss Smergol sie beide retten und denkt an anderen Weg, der einmal da war. Liebes Schäfchen, Smergol sehr gut, will immer helfen.« Sams Miene verfinsterte sich. Hätte er Gollum mit den Blicken durchbohren können, er hätte es getan. Zweifel über Zweifel gingen ihm durch den Kopf. Allem Anschein nach war Gollum ehrlich besorgt und bestrebt, Frodo zu helfen. Aber im Gedanken an das belauschte Selbstgespräch fiel es Sam schwer zu glauben, dass der so lange unterlegene Smergol nun die Oberhand behalten haben sollte. Jedenfalls hatte seine Stimme in jener Verhandlung nicht das letzte Wort gehabt. Sam vermutete, dass die Smergol mit der Gollum-Hälfte, oder wie er sie bei sich nannte, der Schleicher mit dem Stinker, einen Waffenstillstand und ein befristetes Bündnis geschlossen hatte. Beide wollten nicht, dass der Ring dem Feind in die Hände fiele. Beide wollten Frodo vor der Gefangennahme bewahren und ihn so lange wie möglich im Auge behalten. Wenigstens, solange der Stinker noch eine Möglichkeit sah, den Schatz wieder an sich zu bringen. Ob es wirklich einen anderen Weg nach Mordor hinein gab, daran hatte Sam seine Zweifel. »Und es ist nur gut, dass keine von den Hälften des alten Halunken weiß, was der Chef vorhat«, dachte er. »Wenn er wüsste, dass Herr Frodo seinen Schatz ein für allemal aus der Welt schaffen will, kriegten wir sehr schnell Ärger, möchte ich wetten. Irgendwie hat der alte Stinker solch eine Angst vor dem Feind. Und steht oder stand auf irgendeine Weise unter seinem Befehl, dass er uns eher verrät, als dass er sich dabei ertappen lässt, wie er uns hilft. Und wohl auch eher, als dass er zulässt, dass sein Schatz eingeschmolzen wird. So wenigstens stelle ich mir es vor. Hoffentlich wird der Chef sich die Sache gut überlegen. Verstand hat er ja so viel wie nur einer. Aber er ist so gutmütig, das ist es. Aber wie soll ein Gamgee erraten, was er als nächstes tun wird?« Nicht gleich. Während Sam diese Zweifel durch den etwas engen, aber nicht hohlen Kopf gingen, stand er da und schaute zu den dunklen Felsen der Cirith Gorgor hinüber. Die Mulde, in der sie Unterschlupf gefunden hatten, lag auf dem Hang eines flachen Hügels, ein wenig oberhalb eines langgestreckten Tals, das sich wie ein Graben zwischen dem Hügel und den letzten Ausläufern des Gebirges hinzog. In der Mitte des Tals standen die schwarzen Grundmauern des westlichen Wachturms. Die Straßen, die am Tor von Mordor zusammenliefen, fahl und staubig, waren nun im Morgenlicht deutlich zu sehen. Die eine schlängelte sich nach Norden, eine zweite verschwand nach Osten in den Nebeln um die Füße der Ered Lithwy, und eine dritte führte auf ihr Versteck zu. Nach einem scharfen Bogen um den Turm herum stieß sie durch eine enge Schlucht und kam nicht weit unterhalb der Mulde vorüber, wo er stand. Westwärts führte sie zuerst, nach rechts, von ihm aus gesehen, umging die Vorsprünge des Gebirges und bog dann ab nach Süden, in die tiefen Schatten, die alle Westhänge des Æthelduath umhüllten, in den schmalen Landstreifen, wohin Frodos Blick ihr nicht mehr folgen konnte, zwischen dem Gebirge und dem großen Strom. Wohin er auch blickte, sah Frodo auf der Ebene Anzeichen lebhaften Betriebs und Verkehrs. Ganze Heere schienen auf dem Marsch zu sein, obwohl sie zumeist in den Nebeln und Dämpfen verborgen blieben, die aus den Sümpfen und Wüsten des Hinterlands herantrieben. Hier und da aber sah er Speerspitzen und Helme blinken, und auf den flachen Streifen neben den Straßen sah er ganze Schwadronen von Reitern. Er erinnerte sich an das Bild, das sich ihm von fern auf dem Amon Hen gezeigt hatte, vor wenigen Tagen erst, obwohl es nun Jahre her zu sein schien. Dann erkannte er, dass die Hoffnung, die er sich für einen leichtsinnigen Augenblick gestattet hatte, unbegründet war. Die Trompeten hatten nicht zum Sturm geblasen, sondern zum Gruß. Dies waren nicht die Menschen von Gondor, keine aus alten Heldengräbern auferstandenen Rachegeister, die gegen den dunklen Herrscher zu Feld zogen. Es waren Menschen von anderer Rasse, aus den weiten Ostlanden hier zusammengerufen von ihrem obersten Kriegsherrn. Heere, die über Nacht vor dem Tor gelagert hatten und nun hineinmarschierten, um seine Streitkräfte zu verstärken. Als sei ihm nun erst klar geworden, wie gefährlich es war, sich bei zunehmendem Tageslicht in der Nähe einer so gewaltigen Übermacht aufzuhalten, zog sich Frodo rasch die dünne graue Kapuze fest um den Kopf und trat tiefer in die Mulde hinab. Dann wandte er sich an Gollum. »Smergol«, sagte er, »ich will dir ein weiteres Mal vertrauen. Es scheint ja auch, dass mir nichts anderes übrig bleibt, und dass es mein Schicksal sein soll, von dir Hilfe zu empfangen, von dem ich sie am wenigsten erwartete, und dein Schicksal mir zu helfen, den du lange in böser Absicht verfolgt hast. Bisher hast du dich um mich verdient gemacht und dein Versprechen gutwillig gehalten. Gutwillig, sage ich, und es ist mein Ernst, fügte er hinzu und blickte Sam an, »denn schon zweimal sind wir nun in deiner Gewalt gewesen, und du hast uns nichts getan. Und du hast auch nicht versucht, mir wegzunehmen, wonach dir früher der Sinn stand. Möge es beim dritten Mal am besten werden. Aber ich warne dich, Smergol. Du bist in Gefahr.« »Ja, ja, Chef«, sagte Gollum, »in schrecklicher Gefahr. Smergol zittert bis in die Knochen, wenn er daran denkt, aber läuft nicht weg. Muss lieben Chefchen helfen.« »Ich meine nicht die Gefahr, in der wir alle sind«, sagte Frodo. »Ich meine eine Gefahr für dich allein. Vergiss nicht, du hast dein Versprechen, bei dem Schatz, wie du ihn nennst, beschworen. Er wird dich daran gebunden halten, aber zugleich nach einer Gelegenheit suchen, dir daraus einen Strick zu drehen. Du drehst schon selber mit. Eben hast du dich dummerweise verraten. Gib ihn Smergol wieder, hast du gesagt. Sag das nicht nochmal. Lass diesen Gedanken in dir gar nicht erst aufkommen. Du bekommst ihn nie wieder. Aber die Begierde nach ihm kann dich verblenden und ins Verderben stürzen. Du bekommst ihn nie wieder. In höchster Not, Smergol, würde ich den Schatz aufstreifen. Und du weißt, wie er dich vor langer Zeit schon beherrscht hat. Jedem Befehl müsstest du gehorchen, trüge ich das Ding am Finger, und wenn ich dir auch befehlen würde, in einen Abgrund zu springen oder dich ins Feuer zu stürzen. Und von der Art wäre mein Befehl. Darum nimm dich in Acht, Smergol. Mit Zustimmung, aber auch mit Erstaunen an. Diese Miene hatte er bei ihm noch nie gesehen, diesen Klang in seiner Stimme noch nie gehört. Er war immer der Ansicht gewesen, dass ein solches Maß an Freundlichkeit, wie sie der liebe Herr Frodo an den Tag legte, nicht ohne eine gehörige Portion Blindheit zu denken sei. Natürlich hielt er auch an der damit unvereinbaren Überzeugung fest, dass Herr Frodo der gescheiteste Mann von der Welt sei, den alten Herrn Bilbo und Gandalf möglicherweise ausgenommen. Auch Gollum mochte auf seine Weise einem ähnlichen, doch weil er Frodo nicht so gut kannte, verzeihlichen Irrtum erlegen sein und Freundlichkeit mit Blindheit verwechselt haben. Jedenfalls hatte ihn Frodos Rede beschämt und erschreckt. Er wälzte sich am Boden und brachte bis auf »liebes Schäfchen« kein verständliches Wort mehr hervor. Frodo wartete eine Weile geduldig ab, dann sprach er ihn wieder an, weniger streng. »Lass gut sein, Gollum, oder Smergol, wenn du so angeredet sein willst. Berichte mir nun von diesem anderen Weg und erkläre mir, wenn du's kannst, ob er genug Hoffnung bietet, um zu rechtfertigen, dass ich vom kürzesten Weg abweiche. Ich bin in Eile.« Aber Gollum war in einer erbärmlichen Verfassung, und Frodos Drohung hatte ihn mächtig erschüttert. Es war nicht leicht, aus seinem Gekreisch und Gebrabbel irgendwelche klaren Aufschlüsse zu gewinnen. Und zwischendurch kroch er immer wieder am Boden herum und flehte sie beide an, nett zu sein zu dem armen, kleinen Smergol. Nach einer Weile beruhigte er sich ein wenig, und Frodo bekam bröckchenweise heraus, dass ein Reisender, wenn er der Straße folge, die zur Westseite des Ethelduath abbog, nach einiger Zeit zu einer Kreuzung in einem Kreis dunkler Bäume komme. Zur Rechten führe eine Straße nach Osgiliath und den Anduin-Brücken hinunter. In der Mitte führte die Straße geradeaus weiter nach Süden. »Weiter und immer weiter«, sagte Gollum. »Wir sind diesen Weg nie gegangen. Aber man sagt, es sind 100 Wegstunden, bis man das große Wasser sieht, das nie stillsteht. Massenhaft Fische gibt es da und große Vögel, die Fische fressen, die lieben Vögel. Aber wir sind nie da gewesen. Leider nicht. Nie eine Gelegenheit gehabt. Und dahinter kommen noch mehr Länder, sagt man. Aber die gelbe Fratze ist dort sehr heiß, und es gibt nur selten Wolken, und die Menschen sind grausam und haben dunkle Gesichter. So ein Land wollen wir nicht sehen.« »Nein«, sagte Frodo, »aber schweife nicht von der Straße ab. Was ist mit der dritten Abzweigung?« »Oh ja. Oh ja, es gibt noch eine dritte Straße, die nach links. Sie steigt gleich an, immer höher hinauf, windet sich und steigt weiter zu den ganz hohen Schatten. Wenn sie um den schwarzen Felsen pickt, Dann siehst du, ganz plötzlich sieht man's über sich und möchte sich gleich verstecken. Sieht man was? Den alten Wehrturm. Sehr alt, sehr schrecklich jetzt. Wir haben Geschichten aus dem Süden gehört. Früher, als Smeargold jung war, ist lange her. Oh ja, viele Geschichten haben wir uns erzählt. Abends, wenn wir am großen Strom saßen, im Weidenland, als der Strom auch noch jünger war. Gollum, Gollum. Er fing an zu schluchzen und unverständliches Zeug zu brabbeln. Die Hobbits warteten geduldig. »Geschichten aus dem Süden«, fuhr Gollum schließlich fort, »von den großen Menschen mit den leuchtenden Augen und mit Häusern wie Berge von Stein, von der silbernen Krone ihres Königs und seinem weißen Baum. Wunderbare Geschichten. Sie haben sehr hohe Türme gebaut.« Und der eine war silberweiß, und darin hatten sie einen Stein, der war wie der Mond, und ringsherum